Der Raum hebt an zu atmen, als stünde der Himmel dicht über uns. Und die Erde antwortet nicht mit Worten, sondern mit Klang. Unser kleines Reden, hier beginnt das große Singen, als ob Engel und Staub für einen Augenblick dasselbe werden. Dreimal heilig, nicht aus Gewohnheit, sondern wie drei Türen, die ins Licht führen. Hörst du es, wie es aufsteigt, Stufe um Stufe. Sanctus, Sanctus, Sanctus. Es Lob kein Schmuck, sondern eine Leiter und dann kein Satz, sondern eine Richtung. Wir werden nicht heilig, weil wir uns dafür halten. Wir werden heilig, weil wir uns dem Licht nähern. Und jeder Schritt nach oben ist zugleich ein Schritt nach innen. Ein Chor aus Ferne, ein Chor aus Nähe, ein Chor aus Jetzt. Als Schwert, als Nähe. Benedictus, qui venit, in nomine Domini. Gesegnet sei der kommt, nicht um zu richten, sondern um zu bleiben. Gesegnet sei der kommt und macht aus Brot und Wein ein Tor aus Licht. Hosanna in der Höhe und in unseren Händen. Oh, siehst.